Thema setze ich als bekannt voraus. Ich will im Grunde 5 Abschnitte machen. Erstens mal noch, ja, so Mitte November kann man es ja schon mal wagen, so einen kleinen Rückblick auf das Jahr 14 mal zu wagen. Und zweitens dann nochmal etwas mehr zur Begriffsklärung, auch Dschihadismus, Faschismus und was hat das mit Kapitalismus eigentlich zu tun. Und dann nochmal zur Frage Islamkritik und Religionskritik. Im vierten Teil dann zu der ganz aktuellen Geschichte, die uns ja allen auf den Nägel brennt. Wie ist nun die ganze Geschichte vor dem Hintergrund von Rechtspopulisten, Nazis, Hooligans und so weiter zu betrachten und anzugehen. Und fünftens dann zur berühmten Frage, was tun, hätte ich noch ein paar Vorschläge. Um es vorweg zu sagen, auch für mich ist das ein Experiment. Ich habe ja mal im August in der Jungle diesen Text geschrieben und daraufhin werde ich jetzt eingeladen und jetzt habe ich mal was hier produziert und ich trage das zum ersten Mal vor und ich befinde mich auch im Lernprozess. Also das mal vorneweg. Erster Teil. 2014. Wie hat dieses Jahr eigentlich, was kann man sagen? Also in dem Jahr sind die vermeintlich äußeren Konflikte zunehmend hierzulande auch präsent gewesen. Und sie haben ein ziemlich erschreckendes Potenzial an Ressentiment und Gewaltaffinität doch verdeutlicht. Was meine ich damit? Im Frühjahr, man erinnert sich noch kaum, weil so viel schon wieder gewesen ist, gab es diese fürchterlichen Querfront-Friedensbewegungen. Also eine vermeintliche Friedensbewegung, die einen mörderischen Krieg vor der Haustür, nämlich Syrien, in keinster Weise thematisiert hat. Vermutlich, weil es der falsche Gegner war. Und die von einem ganz einfachen Weltbild gelebt hat und lebt. Das geht so, wir werden alle von den Medien und den Politikern belogen und betrogen. Mit einer Ausnahme, und das sind die russischen Medien und Politiker. Und im Sommer hatten wir dann diese antisemitischen Massenaufmärsche und den dschihadistischen Straßenterror, da gehe ich dann noch mehr ein. Und dann sozusagen als Tüpfelchen auf dem I jetzt im Herbst zusätzlich noch dazu diese ganze Hooligan-Hogesa-Geschichte und so weiter. Also man kann wirklich sagen, dieses Jahr 14, das war eine Explosion von Dumpfbackentum und Gewalt hier auf den Straßen, auch wie wir es in den Jahren zuvor nicht hatten. Insofern durchaus eine neue und durchaus nicht erfreuliche Situation. Nur zur Illustration nochmal, diese vermeintlich äußeren Konflikte, also der antisemitische Hass in Nahost, hier ein Bild von einem Hamas-Video, die weiß, dass das beste Blut auf der Welt dasjenige von Juden ist. Und dann bei uns diese Demonstrationen, ich habe nur ein paar Bilder jetzt zur Erinnerung sozusagen nochmal zu vergegenwärtigen. Jude, feiges Schwein, komm mal raus und kämpf allein. In Neukölln betet ein Hassprediger offen für die Vernichtung aller Juden. Das ist aus Stuttgart, werde noch ein paar Bilder mehr zeigen, von Linken organisierte Demonstration. Ganz offen sichtbare antisemitische, also für jeden nun als antisemitisch erkennbare Karikatur. Und nebendran wird das Glaubensbekenntnis linker Antisemiten hochgehalten, wonach Antizionismus kein Antisemitismus sei. Insofern ein schönes Bild. Aber nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, Großbritannien noch mehr Massenaufmärsche. Und was dieses Jahr aufgefallen ist, oder bei diesem Krieg, den Israel führen muss, da aufgefallen ist, dass es diesmal in den arabischen Ländern sehr wenig Unterstützung für die Hamas gab. Also die Massendemonstrationen der sogenannten arabischen Straße für die Hamas haben fast überhaupt nicht mehr stattgefunden. Und die größte öffentliche Unterstützung, die die Hamas weltweit hatte, war Westeuropa. Also was Neues. Dschihadistische Gewalt in Nahost. Ich habe jetzt bewusst nicht die schlimmsten Bilder vom Islamischen Staat genommen. Jeder kennt sie. Und dann unmittelbar auch im Westen. Herford bei Bielefeld gehen dann Salafisten auf Jesiden mit der Machete in der Hand zu und mit dem Ruf, wir schlachten euch im Irak und wir schlachten euch auch hier. Und dann eben noch der Schwarz-Rot-Gold-Mob als i-Tüpfelchen. Dschihadismus zu dem Begriff. Kann kein Arabisch, das ist jetzt aus Wikipedia. Dschihad, Arabisch, ist vielfältig übersetzbar. Anstrengung, Kampf, Bemühungen, Einsatz, manche übersetzen es auch mit Krieg. Und es gibt natürlich unterschiedliche Interpretationen. Und es ist interessant, wenn man ins deutschsprachige Wikipedia geht, gibt es wohl einen Text zu Dschihad, Der besteht zum Großteil in der Erklärung, dass es viele muslimische Interpretationen, sanfte muslimische Interpretationen gibt, die eben von Bemühungen, Einsatz reden. Dschihad kann auch verstanden werden als Arbeiten an mir selbst, dass ich ein guter Mensch werde. Und sicherlich gibt es solche Interpretationen von Dschihad auch. Wenn man aber einen Artikel über Dschihadismus sucht, wird man in der deutschsprachigen Wikipedia nicht fündig. Und das, denke ich, ist auch bezeichnend. Man muss in die englischsprachige gehen, im Grunde, um da einen Text zu finden. Und mit Dschihadismus in dem Sinne, auch hier im Weiteren, ist eben der heilige Krieg des islamischen Fundamentalismus gegen die Ungläubigen gemeint, mit dem Ziel der Weltherrschaft. Diese dschihadistische Variante des Islamismus oder des fundamentalistischen Islam kennt Frühformen im 19. Jahrhundert und hat dann seit dem Ende des 20. Jahrhunderts eine explosive Zunahme. Also man kann die Namen schon bald gar nicht mehr alle wissen. Es kommt immer was Neues, Al-Shabaab, Al-Nusra, Hisbollah, dann der Islamische Staat. Und ganz bewusst ist hier der Iran auch in Rot hervorgehoben, weil, das muss man immer sich vergegenwärtigen, dass der Iran natürlich mit Abstand die stärkste dschihadistische Macht auf der Welt ist. Also man sieht aber schon an diesem kurzen Blick auf die Entwicklungsgeschichte des Dschihadismus, dass es ein Phänomen der Moderne ist. Das gab es nicht immer und das muss irgendwas mit der Moderne zu tun haben. Und diese kapitalistische Moderne ist zerrissen. Die bürgerliche Gesellschaft bringt die Befreiung aus klaren Verhältnissen, aus vormodernen patriarchalen Verhältnissen, Freiheit und Gleichheit, aber eben bringt eben auch neue Unterdrückungsverhältnisse, und zwar die Unterwerfung unter eine abstrakte Herrschaft, nämlich die des Marktes, die ganz schwer auch zu verstehen ist. Es gibt welche, die stehen auf der Gewinnerseite, es gibt welche, die stehen auf der Verliererseite. Also es gibt sowohl Freiheit und Gleichheit als auch Inhumanität und Krise bringt diese kapitalistische Moderne in die Welt. Anspruch und Realpolitik, oder man kann auch nicht zu Unrecht von den Versprechen und den Verbrechen der Marktwirtschaft oder auch des Westens reden. Dieser Prozess, und ich rede jetzt überhaupt noch gar nicht so sehr von den islamischen Communities oder von der arabischen Welt, sondern denken wir mal jetzt an die Entwicklung in Europa mit diesem aufkommenden Kapitalismus. Dieser aufkommende Kapitalismus, diese zerrissene kapitalistische Moderne, trifft jetzt auf scheinbar intakte vormoderne Verhältnisse, und zwar persönliche patriarchale Herrschaft. Die Welt gerät aus den Fugen, und dieses aus den Fugen geraten der Welt wird jetzt wahnhaft ideologisch verarbeitet. Und das ist auch keine Besonderheit jetzt in den arabischen Communities, sagen wir mal, das kennen wir alles auch. Das heißt, ganz wichtig, das Subjekt sucht Krisenbewältigung in der Identitätsstiftung und im Ressortiment. Was bin ich denn jetzt eigentlich? Alles schwimmt weg, alles wird neu, die Moderne wirft alles über den Haufen. Ich bin vollkommen unsicher, und wer ist sozusagen daran schuld? Und wer bin ich überhaupt noch in dieser Welt? Wie kann ich mich definieren? Und dieses anti-moderne, anti-westliche Ressortiment, gegen was richtet sich das eigentlich? Und ich bitte immer auch mitzubedenken, auch die Entwicklung in Europa, gerade im 18. und 19. Jahrhundert, wobei sie auch heute noch in Teilen anhält oder zum Teil sogar wieder stärker wird. Also, das richtet sich gegen die Zersetzung der Moral, gegen Materialismus in dem Sinne von, es geht nur noch ums Geld und ums Habenwollen und die ganzen Werte gehen flöten. Gegen sexuelle Befreiung, gegen Homosexualität, insbesondere gegen die Emanzipation der Frau, gegen Säkularität, also Religion ist Privatsache und Trennung von Staat und Kirche, gegen die sogenannte Blasphemie, also Gotteslästerung, und Atheismus ist ganz besonders gehasst. Gegen Individualität und die Zerstörung der Gemeinschaft, sehr zu trennen von Gesellschaft, ein ganz wichtiger Unterschied, Zerstörung der Gemeinschaft, Zerfall der Familie, alles kommt ins Wanken, und das ist alles ganz schlimm. Und da man Jahrhunderte, Jahrtausende lang persönliche Herrschaft gewohnt ist, überhaupt nichts anderes kennt, drängt sich die Frage auf, ja, wer ist denn an all dem schuld? Wie kommt denn das eigentlich? Und das wird antisemitisch verarbeitet, und das ist auch eine Entstehungsbedingungen für den modernen Antisemitismus auch in Europa gewesen. Die Juden. Es gibt irgendwelche Personen, die verfügen über eine unheimliche Macht, und die müssen an all dem schuld sein. Und dieses antimoderne oder antiwestliche Ressortiment hat eine Tendenz zur ideologischen Verfestigung, und in ihm gründen letztendlich auch Antisemitismus, Faschismus und Nationalsozialismus. Aber man muss auch sehen, dass das natürlich in unterschiedlicher Intensität ausgeprägt ist, dieses anti-westliche Ressentiment. Also das ist nicht gleich 1:1. Also der ekelhafte Patriarch, der in Anführungszeichen nur seine Frau schlägt und seine Kinder drangsaliert, ist natürlich noch was anderes als die offene Barbarei und Abschlachterei. Also es gibt unterschiedliche Intensitäten und Entwicklungen. Und das gibt es natürlich auch in der islamisch geprägten Variante des anti-modernen Ressentiments. Es gibt den konservativ-orthodoxen Alltagsislam und es bis hin zum dschihadistischen Terror. Es gilt auch zu beachten, dass da nicht alles eins ist. Es ist alles übel, aber es gibt innerhalb des Üblen und der Barbarei noch große Entwicklungsmöglichkeiten. Und was nun, wenn man uns mal anguckt, was diesen Islamismus, also sowohl der konservative Alltagsislam, als auch die extreme Variante des Dschihadismus oder die barbarische, offen barbarische Variante auszeichnet, dann finden wir also einmal eine Geringschätzung bürgerlich-demokratischer Freiheiten, eine Verachtung des Individuums, Aufopferung für die Gemeinschaft, Kult um die männliche Ehre, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Hass auf Intellektuelle, bildet sich wohl ein, er sei was Besseres und will nicht zur Gemeinschaft gehören. Überhaupt jede Ablehnung von Selbstbestimmung und Emanzipation, ein personalisierender Pseudo-Antikapitalismus, irgendwelche Gierigen, Raffgierigen sind an unserem Elend schuld, Verschwörungsweltbild statt kritischer Analyse, Hass auf den Westen, die Juden und den jüdischen Staat, Rekrutierung verrohter Gewalttäter und eine Todesaffinität. Was ist das alles? Also wenn Faschismus ist, wenn das Ressentiment in offene Barbarei umschlägt, dann ist der Dschihadismus halt Faschismus. Ja? Also das sind alles Merkmale, die auf Faschismus zutreffen. Und wenn diese Merkmale auch auf Dschihadismus zutreffen, dann muss das auch faschistisch sein. Eine kurze Anmerkung nur. Unter vielen Linken ist ja immer noch üblich, von Faschismus zu reden, wenn man Nationalsozialismus meint. Da gibt es natürlich auch Unterschiede und die will ich hier, ohne das jetzt weiter auszuführen, wenigstens anreißen. Es gibt schon einen Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Faschismus, der antisemitische Vernichtungsfuror. Und dieser Dschihadismus ist natürlich auch nicht gleichzusetzen mit Nationalsozialismus, aber es gibt im antisemitischen Vernichtungswahn durchaus auch eine Parallele oder Schnittmenge. Das ist eine Untersuchung die ist jetzt 2 Jahre alt, unter Deutsch-Türken. Die Überschrift Einstellung zu anderen Religionen ist ein bisschen irreführend, weil es geht eigentlich um Einstellung zu anderen Menschen. Und die ist schon erschreckend. Also Atheisten empfinde ich als minderwertige Menschen. 2010 waren es 22% und 2 Jahre später waren es 25%, die dem zustimmen. Juden empfinde ich als minderwertige Menschen, ist von 14% auf 18% gestiegen. Christen ist leicht gesunken. Also ist natürlich schon erschreckend und weist darauf hin, dass in der Community doch ein religiöser Fundamentalismus und eine extrem konservativ-orthodoxe Auslegung sehr verbreitet ist. Die gibt es überall in allen religions- oder religiös geprägten Gesellschaften und Gemeinschaften, aber sie sind unbestreitbar unter Musliminnen besonders stark verbreitet. Und jetzt ist die große Frage, warum? Warum ist es eigentlich so? Ist es nun der Islam oder was ist es? Und ich würde mal ganz allgemein sagen, natürlich haben Islamismus und Dschihadismus mit dem Islam zu tun. Es wäre ja absurd zu sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun, weil es entsteht ja nun mal in islamisch geprägten Communities und entsteht halt nicht in Brasilien oder in Neuseeland. Also es muss natürlich was mit Islam zu tun. Aber es hat eben gleichzeitig, und das gilt es beides mitzudenken, was mit der kapitalistischen Moderne zu tun. Und das ist ein modernes Phänomen. Es ist weder aus dem einen noch aus dem anderen hundertprozentig abzuleiten und zu erklären. Und man muss mitbedenken, dass ich habe über die Zerrissenheit der kapitalistischen Moderne geredet, dass die große Mehrheit der Musliminnen weltweit auf der Verliererseite sitzt. Und zwar nicht nur in den muslimisch geprägten Ländern, sondern auch hier. Nun gibt es keinen Automatismus, der dazu führt, weil jemand sozusagen auf der Verliererseite sitzt, deswegen muss er jetzt zum Antisemiten werden oder so, das ist klar. Das ist ja so eine altlinke Kurzschlussreaktion. Ja, das ist doch klar, wenn es einem dreckig geht, dann muss er halt Antisemiten, das ist Quatsch. Ja. Trotzdem muss man berücksichtigen, dass natürlich Unterprivilegiertheit, Chancenlosigkeit, vor allem auch Unbildung natürlich es einfacher macht, auf solche Ideologien zu verfallen. Und es ist auch ein Hinweis darauf, Ideologiekritik ist ganz arg wichtig, aber mit Ideologiekritik allein kann man die Phänomene in der Welt auch nicht erklären, sondern es muss auch eine Kritik der politischen Ökonomie dazu kommen. Das ist die Kunst, die man in Teilen auch der gerade in der reflektierten Linken meines Erachtens wieder auch neu erlernen muss, nachdem so in den letzten 15 Jahren sehr viel in Ideologie, auch notwendig in Ideologiekritik gelaufen ist, aber jedenfalls aus meiner Sicht zu wenig auch an Kritik der politischen Ökonomie, und das müsste auf einer neuen Ebene wieder zusammenkommen. Nochmal diese Umfrage, und da muss man natürlich sagen, diese Menschen, das sind ja vor allem auch junge Menschen, die zum Teil in der zweiten, dritten Generation schon hier leben, sind natürlich durch den Islam geprägt, aber auch durch diese konkrete deutsche Gesellschaft hier. Aber das muss man halt mitdenken. Islamkritik und Religionskritik, da machen wir jetzt mal als erstes ein kleines Spielchen. Ich habe immer Zitate und ihr dürft sagen, wo stehen die? Im Alten Testament, im Neuen Testament oder im Koran? So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Sagt Jesus, Neues Testament, sagt den Juden, kann ich euch etwas Schlimmeres verkünden als die Vergeltung Gottes, welche Gott verflucht hat und über welche Erzürnte hat er in Affen und Schweine verwandelt? Steht im Koran, korrekt. Ihr Juden seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Neues Testament. Und jene Frauen, deren Widerständigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Man weiß viel vom Koran, aber besonders vom Neuen Testament wenig. Ist es aber Wahrheit, dass die Dirne nicht ist Jungfrau gefunden, so soll man sie hinaus vor die Tür ihres Vaters Hauses führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Altes Testament, 5. Mose. Ihr Weiber, seid euren Männern unterwürfig, wie es sich geziemt in dem Herrn. Neues Testament, das Buch der Liebe. So ist es doch angeblich, ja? Wollt ihr euch denn mit Männern abgeben und darüber vernachlässigen, was euer Herr euch in euren Gattinnen geschaffen hat? Nein, ihr seid verbrecherische Leute. Das ist mal der Koran wieder. Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen. Desselbigen gleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzet in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande gewirket und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an sich selbst empfangen. Neues Testament. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie von mir. Das sagt Jesus in Lukas 19,27. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten? Altes Testament, Psalm 139. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Neues Testament. Nun, das könnte man unendlich fortsetzen. Es gibt auch natürlich auch gute Zitate, deswegen ist nur noch zwei. Könnte man auch viel mehr noch bringen. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israel verordnet, dass wer eine Seele ermordet, ohne dass er einen Mord oder eine Gewalttat im Land begangen hat, soll sein wie einer, der die ganze Menschheit ermordet hat. Und wer einen am Leben erhält, soll sein, als hätte er die ganze Menschheit am Leben erhalten. Das steht im Koran. Aber eins weiß man dann ganz genau, wo das steht. Das weiß nun wirklich jeder. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht im Alten Testament. Nochmal zum Mitschreiben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht in 3. Mose 19,18. Und Jesus beruft sich später nur darauf und sagt, das steht da. So viel zur Vorstellung vom alttestamentarischen Rachegott und dem neutestamentarischen Gott der Liebe. Die allermeisten Religionsanhängerinnen haben ihre heiligen Schriften überhaupt nicht gelesen. Nur so können zum Teil wirklich absurde Interpretationen sich auch halten über den angeblichen Charakter bestimmter Religionen. Und deswegen gibt es auch natürlich nicht das Christentum. Wir sind in Stuttgart gesegnet mit diesen Evangelikalen und mit diesen Homophoben. mit einer Demonstration an die andere, aber die greift jetzt auch über auf andere Städte. Also in Köln gab es, ich glaube in Hannover soll es demnächst eine geben, in München gibt es die. Das sind natürlich Christen, ja, und da gibt es ja dann erschütternde Berichte von Leuten, die in so einer homophoben Demonstration da mal mitgelaufen sind und einfach mal so ein bisschen notiert haben, was für eine Klientel da läuft auf den Straßen. Man soll all diese Schwuchteln einschließlich Kretschmann kastrieren. Wir oder die Perversen, für beide ist auf diesem Planeten keinen Platz. Also wird nicht durch die Lautsprecher gesagt, ich würde sagen noch nicht, ja, aber das hört man so in der Klientel, die da mitläuft. Oder wenn wir dieses ganze Regenbogengesindel doch vergasen könnten. Alle sind Christen. Aber ist das das Christentum? Natürlich wird man ganz vielen Christen sehr Unrecht tun, wenn man sagen wird, das ist das Christentum. In Frankreich Hunderttausende, also ich denke, das hat auch Potenzial, auch in Deutschland, wie ich auch sehe, dass es sich in anderen Städten verbreitet. In Frankreich gegen 100.000, 900.000 in der Straße unter großer Anleitung und logistischer Unterstützung der Kirche. Unter fundamentalistischen Christen ist die Prügelstrafe weitaus verbreiteter, immer noch verbreitet. Ist das das Christentum? Oder sind diese Leute hier, diese Lebensschützer, das Christentum, also hier sieht man vorwiegend Frauen, ja, die gegen ihre eigene Selbstbestimmung demonstrieren, ja, freiwillig, natürlich freiwillig, die hat niemand dazu gezwungen. Aber ist das das Christentum? Nein, das ist eine bestimmte Interpretation des Christentums. In Uganda ist die Homophobie Gesetz, ja, es gibt wirklich Pogrome gegen Homosexuelle von hier ist ein Bild von einem evangelikalen Hassprediger mit der Bibel in der Hand in Uganda gegen Homosexuelle. Ist das das Christentum? Oder der Genozid in Ruanda vor 20 Jahren mit fast 1 Million Tote, waren alle christlichen Gemeinschaften mit Ausnahme der Zeugen Jehovas beteiligt, besonders die Katholiken. Und während dieses Genozids haben Muslime auffällig oft bedrohte Tutsi und Hutu beschützt. Ja, was ist jetzt der Islam und was ist das Christentum? Wer sagt, es ist 20 Jahre her, das ist eine Meldung von diesem Jahr. Christliche Milizen machen in der Zentralafrikanischen Republik Jagd auf Muslime. Sie plündern Geschäfte, brennen Wohnhäuser und Moscheen nieder. Jeder vierte Bürger des Landes ist auf der Flucht. Das ist Leon de Winter, der schreibt in der Welt, ja, die Mörder des IS nehmen Mohammed eben wörtlich. Und er sagt, immer kriegen wir erzählt, der Dschihadismus, das hätte doch gar nichts mit dem Islam zu tun. Und der Islam sei eigentlich eine friedliche Religion und dagegen protestiert Leon de Winter und sagt, die nehmen Mohammed eben wörtlich. Und denkt, da hat er auch vollkommen recht. Da hat er, so weit hat er vollkommen recht. Nur im Laufe des Textes kommt dann das bei ihm. Wie das Christentum hat auch der Islam eine Hauptfigur neben Gott. Aber Mohammed ist nicht so eine Hippie-Gestalt wie Jesus. Ja, also da ist der Mohammed ist ein Bösewicht und der Jesus ist ein Hippie-Gestalt. Ja. Und diese Hippie-Gestalt sagt halt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Also was muss man dazu sagen? Völlig richtig, die Mörder des IS nehmen Mohammed wörtlich. Die können sich auf den Koran berufen. Insofern hat es natürlich mit dem Islam zu tun. Aber die christlichen Milizen nehmen Jesus eben auch wörtlich. Und das ist dazu zu sagen. Deswegen gibt es den Islam genauso wenig wie das Christentum. Es geht immer um Interpretationen von Religion. Und nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt Musliminnen, die sich öffentlich pro Israel engagieren. Zudi Yasser, der die American Islamic Forum for Democracy macht, ich glaube nicht, dass Israel für Muslime ein Problem von religiöser Bedeutung darstellt. Hamas und andere radikale islamische Gruppierungen betreiben seit Jahrzehnten Propaganda, ständige Kriegssätze. Es ist ein Muslim, sagt es. Die Hamas bereitet Kriege vor, beginnt sie, begeht Akte des Terrors und nutzt die Kriege dann, um Israel für alle Missstände verantwortlich zu machen. Taufik Hamid, Islamic Society for Liberty and Modernity. Viele Menschen sehen Israel als Aggressor, jetzt zum aktuellen Krieg. Doch sieht man genauer hin, muss das Urteil anders aussehen. Ägypten hat schnell eine Waffenruhe vorgeschlagen, die Israel akzeptiert hat. Die volle Verantwortung für jeden Toten nach diesem Zeitpunkt trägt alleine die Hamas. Selim Tezgahpar ist eine türkische Fernsehmoderatorin. Die hat Einfluss, die Frau. Und die begründet den Zionismus aus dem Koran. Die liest Koran-Suren vor und sagt so, da steht drin, dass wir Israel und den Zionismus unterstützen müssen. Wenn die Muslime ihren Koran sozusagen richtig interpretieren, dann kommt das raus. Gott sprach zu den Kindern Israels, wir bewohnen das Land, wenn dann das Versprechen in Jenseits eintrifft und so weiter, dann bringen wir euch als Gebündelte herbei und so weiter. Also wenn wir in den Koran schauen, sehen wir, dass Juden in der Region präsent sein werden bis zum Tag des jüngsten Gerichts und deswegen müssen wir das unterscheiden. Das sagt die Frau mutig, öffentlich und die interpretiert ihren Koran so. Soll ich der Frau jetzt sagen, sie ist keine Muslima, weil ich weiß, was der Islam ist? Religionen sind was vollkommen Subjektives und sie werden ganz, ganz unterschiedlich interpretiert. Warum die Frau ihren Allah braucht, weiß ich nicht. Aber wenn sie ihren Allah schon braucht und dann so eine Interpretation des Koran liefert, die ist doch tausendmal besser als eine dschihadistische Interpretation des Koran. So, und zum Teil macht dieser Satz ja auch gerade so in linken Kreisen jetzt ein bisschen Karriere. Also man könne nicht trennen zwischen Islam und Islamismus. Das ist ein bisschen ein unklarer Satz. Ich würde da immer sagen, ja, was ist damit gemeint? Man kann auch nicht trennen zwischen Christentum und Evangelikalen. Also das, was miteinander zu tun hat, ist ja klar. Also insofern wäre es eine Binsenweisheit. Sollte damit aber gemeint sein, Islam kann nur Islamismus sein, Islam kann nur fundamentalistische oder gar dschihadistische Koraninterpretation sein, dann wird es problematisch. Und deswegen ist mir dieser Satz, nicht trennen zwischen Islam und Islamismus, irgendwie zu unbestimmt. Er ist richtig, er kann aber auch auf eine falsche Fährte locken. Diese Gefahr sehe ich zum Teil im Umgang mit beliebten Begriff Islamkritik. Also grundsätzlich natürlich Islamkritik absolut notwendig und selbstverständlich muss Religionskritik sein und auch Islamkritik. Man muss aber gleichzeitig damit bedenken, man bewegt sich in einem gesellschaftlich-politischen Umfeld, in dem es unheimlich viele Moslem-Hasser gibt, die zutiefst mit antimuslimischen Ressentiment und Rassismus sind und die bezeichnen sich alle auch als Islamkritiker. Die machen alle nur Islamkritik. Sie haben kein Ressortiment, die machen Islamkritik. Und da muss man gucken, dass man sich auch absetzt. Die Muslimhasser, also die Sarrazin-Deutschen, die sagen, es gibt keinen gemäßigten Islam und kann keinen geben. Und es sagen genau auch das Gleiche, sagen die Islamisten. Und reflektierte Linke sollten das nicht sagen, was die Muslimhasser und die Islamisten auch sagen. Islamfaschismus. Ja, natürlich gibt es einen Islamfaschismus, das ist ja klar. Dieses berühmte Bild haben wahrscheinlich viele schon gesehen. Der Führer der Araber in Jerusalem, der Al-Husseini sitzt bei Hitler, der hat gesagt, ich bin Muslim und Nationalsozialist. Also klar, das sind die obersten Würdenträger der katholischen, der evangelischen Kirche 1936 in Nürnberg mit dem Führer. Ja klar, es gibt einen christlichen Klerikalfaschismus, es gibt auch einen Islamfaschismus, aber die Aussage, der Islam ist gleich Faschismus, der ist halt falsch. Ist der Islam eine Ideologie? Da habe ich jetzt mal einen Text aus der jüngsten Zeit genommen. Ich sage am Schluss, wo er steht, ist gar nicht so wichtig, weil es geht um die Sache. Also aus linken Diskussionszusammenhängen. Der erste Satz lautet, der Islam muss so lange in Gegnerschaft zu säkularem Staat und Nation stehen, wie er den Widerspruch von Glaube und Bürgerpflichten nicht, wie vor allem Christentum und Judentum, zugunsten des Vorrangs letzterer auflöst. Ich halte diesen Satz für interpretierbar, changierend und nicht eindeutig. Er essentialisiert, er sagt nämlich, das Christentum, das Judentum haben das geleistet, diesen Widerspruch von Glaube und Bürgerpflichten aufgelöst zugunsten des Vorrangs der Bürgerpflichten. Das kann man weder von dem Christentum noch von dem Judentum so sagen. Ich erinnere an die Auseinandersetzungen, die ein Teil religiöser Juden mit dem säkularen Staat in Israel immer hat. Und dem gegenüber steht dann der Islam. Der Islam ist so und das Christentum und das Judentum sind so. Gleichzeitig könnte man aber in den Satz ein bisschen was anderes rein, weil es steht ja auch nicht, der Islam bleibt immer so. Er muss so lange sein und da kann man den Satz auch ein Stück weit anders interpretieren. Auf jeden Fall, der Satz ist nicht ganz klar. Wenn da stehen würde, Gläubige müssen so lange in Gegnerschaft zu säkularem Staat und Nation stehen, wie sie den Widerspruch von Glaube und Bürgerpflichten nicht zugunsten des Vorrangs letzterer auflösen. Das wäre jetzt eine klare, nicht weiter zu bestreitende Aussage. Und wenn wir jetzt in demselben Text und zwei, drei Seiten weiter lesen, dann steht da auf einmal das. In Berlin des Jahres 14 suchen zunehmend schockierte türkische und arabische Eltern Unterstützung bei den völlig unvorbereiteten Lehrern ihrer Söhne, die ihre Freizeit in salafistischen Zirkeln zubringen. Türkische und arabische Auszubildende aus Neukölln bitten erfolglos darum, in Oberstufenzentren geschickt zu werden, in die weniger unmotivierte und den Unterricht störende Nachbarskinder gesteckt werden. So dicht, wie ihre Fürsprecher es behaupten, ist die muslimische Parallelgesellschaft nicht, so unwandelbar wie es scheint, müsste eine Moscheegemeinde nicht sein. Ich finde es eine absolut richtige, zutreffende Behauptung. Da wird genau das gesagt. Das ist nämlich unter den Muslimen die unterschiedlichsten Interpretationen des Islam gibt und dass viele Muslime direkt Angst haben vor der dschihadistischen Interpretation. Da wird genau gesagt, dass es eben nicht den Islam gibt. Nur, was gilt jetzt? Gilt der erste Satz, mit der Islam ist, im Gegensatz zum Christentum so? Oder gilt der zweite Satz, dass es um Gläubige geht und dass Gläubige ihre Religion ganz unterschiedlich interpretieren können? Das war aus der letzten Bahamas Justus Wertmüller zusammen gegen jeden Antisemitismus. Nur zur Illustration, um was es meines Erachtens da geht. Und die Aussage, der Islam ist eine Ideologie oder die fundamentalistische Islaminterpretation ist eine Ideologie, das ist ein Unterschied ums Ganze, ob ich die Aussage so mache oder ob ich die Aussage anders mache. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn man diese Unterscheidung nicht trifft, man sich nicht mehr klar genug von Rechtspopulisten wird absetzen können. Also hier diese Ekelseite Politically Incorrect, wo sich der deutsche Mob im Schutz der Anonymität dann auskotzt und seinen Hass auf die fremden Muslime rauslässt. Ja, da kann man dann solche Sachen lesen wie, der Islam ist eine Ideologie, die lässt sich nicht zähmen, sondern wächst wie ein Krebsgeschwür ständig weiter und unsere Politiker sorgen dafür, dass die islamischen Metastasen ja schön ein Biotop in Deutschland bilden, ihre, der Michael Mannheimer Blog, ein ganz übler Blog auch. Wie lange will eine deutsche Regierung noch die Augen davor verschließen? Der Islam ist eine Ideologie, die verboten werden sollte. Diese Leute sind hier unerwünschte Schmarotzer, die sich an den deutschen Staat bereichern. Die Mehrzahl der Bürger in diesem Land sieht das genauso. Es wird Zeit, dass hier eine gründliche Kurskorrektur vorgenommen wird. Wir lassen uns da auch nicht in die rechte Ecke stellen. Die wissen, der Islam ist zu. Und der Islam ist gar keine Religion, weil wir haben ja die gute, aufgelernte Religion. Und das ist gar keine Religion, das ist eine Ideologie. Mit der Aussage, dass der Islam nun gar keine Religion sei, sondern eine Ideologie, gerät man in Gefahr, sich nicht mehr von diesem Schwarz-Weiß-Weltbild hinreichend absetzen zu können. Es gibt nicht die aufgeklärte und emanzipierte und deswegen bessere Religion. Es gibt sehr unterschiedliche und aufgeklärte emanzipierte Strömungen und Interpretationen von Religion. Diese Massenaufstände von Leuten im Iran, unheimlich mutig, immer wieder, unter großen Opfern gehen Millionen auf die Straße. Gegen was gehen die auf die Straße? Gegen den Gottesstaat. Sind das alles Christinnen da, die da, oder Atheistinnen? Das sind natürlich Muslime, die offenbar eine ganz andere Interpretation ihrer Religion haben als die herrschenden Verbrecher in diesem Staat. Und wenn wir beim Iran sind, dann kurz was zu diesem Begriff der Islamophobie, der ja in den 50er Jahren im französischen intellektuellen Diskurs erstmals aufgetaucht ist, der aber Massenwirksamkeit gekriegt hat ab März 79, kurz nach der kommunistischen Revolution, wo dann am 8. März ganz viele Frauen in Teheran auf die Straße gehen und ganz bewusst unverschleiert, kurz vorher ging der Erlass raus, man muss sich verschleiern. Und man kann diesen sehr bewegenden Film noch sehen auf YouTube, 79. Diese Massendemonstration und danach eine unheimliche Repression einsetzt gegen die Frauen und das Regime, also Khomeini, sagt, ihr seid islamophob. Ja. Und ab dem Zeitpunkt wird der Begriff der Islamophobie dann sozusagen, der bisher im intellektuellen Diskurs ein kleines Nischendasein geführt hat, wird auf einmal realpolitisch wirksam. Islamophobie ist ein vollkommen idiotischer Begriff, weil was ist ein Phobiker? Ein Phobiker ist ein Kranker. Dass Kritik einer Religion eine Krankheit ist, das wollen uns religiöse Fundamentalisten, egal welcher Couleur, schon immer erzählen. Deswegen ist es ein Kampfbegriff. Und es ist wirklich erschreckend, wie große Teile von Leuten, die sich links einordnen, auf so einen Begriff reinfallen können. Und das kann nur eine Linke machen, die seit langem ihre Religionskritik schon entsorgt hat. Das wäre auch mein Plädoyer, dass man unter anderem auch sich wieder mehr mit Religionskritik, und zwar nicht nur auch mit Islamkritik, aber wenn man sich nur noch mit Islamkritik und nicht auch mit Religionskritik befasst, dann ist es auch seltsam einseitig. Da meint einer, es wird das soziale Klima fördern, und er meint hier Deutschland, die deutsche Gesellschaft, wenn Blasphemie, also Gotteslästerung, wieder gefährlich wird. Das sagt Martin Mosebach, ein bekannter deutscher Dichter und Denker, Träger des Georg-Büchner-Preises der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Also man muss auch das Zusammenspiel sehen zwischen christlichen Fundamentalisten und muslimischen. So, und Mosebach fährt total ab auf den Islamophobie-Vorwurf. Also das ist genau das, was er braucht. Kritiker von Religion sind krank. Er will also, dass man praktisch für Gotteslästerung wieder in den Knast geht. Das will er. Und da ist der Islamophobie-Diskurs absolut anschlussfähig. Ist ein ganz wichtiger Knackpunkt, mit dem man sich auch ganz klar von Rechtspopulisten und Moslemhassern, Sarrazin, Deutschen absetzen kann. Nicht Religionen sind vor Kritik zu schützen. Religionen sind Gegenstand von Kritik und Religionskritik. Aber Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen. Und zwar egal, welcher Religion sie angehören. Man muss unterscheiden zwischen den Religionen, die sind Gegenstand der Kritik, und den Menschen, die vor Diskriminierung zu schützen sind. Und wenn man diesen Grundsatz klar durchzieht, dann kann es auch kein Problem geben, dass man mit den Rechtspopulisten irgendwie Überschneidungen findet. Und dann sind wir jetzt schon bei denen. Ja, als dann diese Massenaufmärsche waren mit Juden ins Gas, Hamas und so weiter, dann gab es ja eine ziemlich einhellige Reaktion im deutschen Mainstream, und die war, oh, wir doch nicht, was wird da Schlimmes importiert zu uns? Das ist ja was ganz was anderes als wir. Ja? Also wir sind doch die Guten. Exemplarisch jetzt an einem Kommentar von Ulf Poschert, stellvertretender Chefredakteur der Welt, die importierten Konflikte auf deutschen Straßen. Die Rückkehr des Antisemitismus nach Deutschland in seiner widerlichen Gestalt war ein Kollateralschaden jener Verteidigungspolitik, mit der Israel seine freie Gesellschaft gegen den Terror der Hamas schützen wollte. Irgendwie auch interessant, Israel war irgendwie schon ein bisschen daran schuld. Ne? Und dann sagt er, ja, also die Intention der Salafisten ist klar. Die kämpfenden wie agitierenden Terrorliebhaber wollen unseren demokratischen Gesellschaften die Ruhe und Ausgeglichenheit rauben und uns in ihren reaktionären archaischen Blödsinn verstricken und so weiter. Also das geht jetzt exemplarisch für die Mainstream-Reaktion. Ja? Was kommt da rein? Was schwappt da auf einmal in unsere gute Gesellschaft rein? Ist natürlich Blödsinn. Ein paar Schlaglichter über die Verfasstheit dieser Gesellschaft oder große Teile dieser Gesellschaft. Diese beiden wortgleichen Sprüche von der AfD wie von der NPD, nämlich dass wir nicht das Weltsozialamt seien, sind doch mehrheitsfähig. Und dabei ist doch vollkommen klar. Das ist doch mehrheitsfähig in dieser guten Gesellschaft. Und Thilo Sarrazin spricht von Menschen, die keine produktive Funktion haben und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produzieren. Ich meine, jeder darf jeden Mist erzählen, ja. Und er ist auch dafür, dass es nur noch für Hochqualifizierte Zuzug gibt und auf Dauer auch für Einwanderer keine Transferleistung mehr geben soll. Gut, jeder kann sagen, was er will. Das Problem ist nur das. 56% stimmen ihm ausdrücklich zu und nur ein gutes Viertel der Bevölkerung lehnt es deutlich ab. Teil ist unentschieden. Das ist die gute deutsche Gesellschaft. Minarettverbotsabstimmung in der Schweiz, man erinnert sich, 57% gegen den Bau von Minaretten, und man könnte noch mehr anführen, und man kann nur froh sein, dass es in Deutschland diese Möglichkeit nicht gibt, für diese und ähnliche Abstimmungen zu machen. Also es gibt das antimuslimische Ressentiment, und das ist auch sehr stark verbreitet. Das ist jetzt von dieser PI News so ein Agitationsmaterial, das dann auch hingeklebt werden kann. Ne? Ganz einfach versteht jeder, ja, von wegen Multikulti. Gestern war es schön bunt und die schwarzen, dunklen Gestalten waren so ganz am Rand, und heute ist schon so, und morgen sind wir islamisiert und sind fremd im eigenen Land, und so geht ein, mit uns nicht. Das trifft auf viel Zustimmung. Ja? Und die Aussage ist, Muslime können nicht aufgeklärt und säkular sein. Die passen halt nicht zu unserer Kultur, weil wir zeichnen uns ja nicht nur durch die bessere Religion aus, dass wir zum Teil auch gar nicht so stark die Religion in den Vordergrund gestellt, sondern wir sind einfach eine aufgeklärte Kultur und wir sind für Demokratie und Menschenrechte. Und wenn es dann drauf ankommt, dann sieht es halt so aus, das sagt Gauland, der Vorsitzende der AfD in Brandenburg, die diesen phänomenalen Wahlerfolg eingefahren hat mit über 12%, mit einer klar fremdenfeindlichen Agitation. Übrigens, die meisten ihrer Wähler kommen von der Linkspartei, zweitmeisten von der CDU, drittmeisten von der SPD, ganz wenige von den Grünen. Man muss auch die Grünen einmal loben. Also das grüne Wählerpotenzial scheint da relativ resistent zu sein. Aber fast die Hälfte ihrer Wählerschaft kommt aus Linkspartei-Anhängerschaft. So, und der sagt dann, ja, und weil wir bei Menschenrechten, also wir unterscheiden uns ja von denen, von diesen Muslimen, weil wir sind für Demokratie und Menschenrechte, und der sagt halt dann, ach ja, die Menschen wollen doch nicht gesagt bekommen, das könnten wir doch gar nicht machen. Das ist gegen die Menschenrechte. Nee, die Menschen wollen ganz deutlich hörbar von den Politikern eine Aussage haben, wer passt zu uns und wer passt nicht zu uns. Man muss es bedenken, innerhalb von 2 Jahren 78 Attacken auf Moscheen in Deutschland. Oder die NSU-Morde und die Verquickung von Teilen des Verfassungsschutzes mit den NSU-Morden. Da gibt es ja dann zum Teil auch in Teilen der Linken so ein bisschen Verschwörungserklärungen, die dann meinen, ja, das zeigt halt wieder, dass der Staat eigentlich doch faschistisch ist und es gibt eben ein enges Zusammenspiel zwischen den Faschisten und dem Staat und so weiter. Naja, ich würde einfach sagen, das ist erstmal ein ganz anderes Problem. Das sind halt Deutsche, die in den Sicherheitsbehörden aktiv sind. Das ist doch klar. Also aus einer Bevölkerung, in der solche Stimmungen mehrheitsfähig sind, die ich jetzt kurz angerissen habe, rekrutiert sich dann ein Sicherheitsapparat. Und da ist es kein Wunder, dass solche Leute, die aus so einer Bevölkerung kommen, dann eben sowas überhaupt nicht wahrnehmen oder auch nicht wahrnehmen wollen. Ja, und dann dieser Schwarz-Rot-Gold-Mob macht jetzt mobil. Diesen Jens Frankfurt, den konnte ich mir nicht verkneifen, weil auch die Orthographie ist einfach gut. Ich bin Germane und stolz drauf, ich will für die Ehre und Traditionen dieses Landes kämpfen und jeder, der nicht in meinen Strom mitläuft, wird überrannt, mir egal. Das heißt, wer hier ist und gegen das Land ist, wird platt gemacht. Im Herzblut muss germanisches Blut fließen, um Deutscher zu sein und nicht nur ein Aufenthaltsort und Pass. Ich hoffe, ich habe mich deutlich gemacht, ich bin auf jeden Fall bei Hochgesagt dabei oder auch anderen Demos, Hauptsache sie dienen meiner Flagge. Treue, Gruß, Jens Frankfurt. So, da hat sich dann der Jens Frankfurt ausgetobt und jetzt nach der zweiten Demo in Hannover schreibt die Welt, ach, in Hannover waren ja erstaunlich viele Teilnehmer aus dem bürgerlichen Spektrum dabei. Das kann auch nur für die Welt erstaunlich sein, dass da aus dem bürgerlichen Spektrum viele dabei waren. Die Zuhörer jubelten, Stimmen Deutschland, Sprechchöre an und so weiter. Was ganz Neues, da kam ich erst gestern drauf, da habe ich dann gleich noch was rausgesucht. Pegida, ich hatte das bis gestern nicht gehört, das ist in Dresden, die haben auch schon mehrmals Großdemo auch mit 3000 Leuten gemacht in Dresden. Pegida steht für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ja? Und die sind, man sieht, also auch Schwarz-Rot-Gold und so, aber es ist klar erkennbar, dass sie sich auch von diesem Hooligan-Schmuddel-Image absetzen wollen. Sie machen auf Gewalt frei und sie sind gegen jede Form von Extremismus. Und sie gehen genau in dieses AfD-Wählerpotenzial, aber auch weit in CDU-Wählerpotenzial rein. Daran sieht man auch Bemühungen jetzt um Bündnispolitik drum, um es besser zu machen, um dieses Potenzial, das es gibt, auszuschöpfen und es seriöser erscheinen zu lassen. Das ist die neueste Entwicklung, die ich jetzt zumindest kenne. Das setzt sich schon ein Stück weit ab von Hoge, im Kern natürlich nicht, aber man will das Schmuddel-Image noch deutlicher loswerden. Und das ist gefährlich, weil es gibt ein Potenzial dafür. Das ist jetzt von so einer Seite, die sagen genau, man muss es zusammenführen, also eine ganz obskure Seite. Hoge, Pediga, Demo für alle, Marsch für das Leben, Demo gegen die Frühsexualisierung unserer Kinder, also das ist das, was in Stuttgart läuft, ja. Die sind ja gegen die Frühsexualisierung, können die Storys erzählen, ja, das ist unglaublich, ja. Aber jetzt gibt's da so Strategen, ja, die sagen, das muss man zusammenführen. Ja, diese Demonstrationen zeigen an, dass freie Geister, die Speerspitze der Anständigen, aufsteht, ja, nicht mehr gewillt sind, alles hinzunehmen. Man muss in den verschiedenen Formen und Akteuren nicht unbedingt einverstanden sein, aber mehr und mehr wird die Notwendigkeit eingesehen, sich zu wehren. Man geht auf die Straße und so weiter. Also das sind auch welche dran, zu gucken, dass man die verschiedenen Bewegungen zusammenbringt. Und meine These ist, da ist ein verdammt großes Potenzial. Rekrutierungspotenzial drin. Und diese Leute, die im Moment noch gegeneinander stehen, sind natürlich, wenn man es näher anguckt, ähnlicher als man glaubt. Und das gilt es auch zu verstehen, herauszuarbeiten, zu verdeutlichen. Diese Scharia-Polizei, das ging durch die Medien alles, ist natürlich unheimlich, also unglaublich, ja, was da läuft. Aber die gab es auch, ne? Das ist die Hulizei, das Anti-Scharia-Team. Also da merkt man schon auf der Ebene, was da, was für Gedankenwelten da sind. Also die Gewalt liegt auf der Straße und wir nehmen sie uns. Also wir setzen jetzt durch, weil wir im Besitz der Wahrheit sind. Da gibt es ja den Begriff der temporären Kampfgemeinschaft. Das war ja auch erstaunlich, dass diese Hooligans, die normalerweise, sagen wir mal, sich nur untereinander hassen und kloppen, dann auf einmal zusammengefunden haben. Temporäre Kampfgemeinschaft. Und man muss natürlich auch wissen, und ich male jetzt ein bisschen den Teufel an der Wand, dass eine temporäre Kampfgemeinschaft von Nazis und Dschihadisten auf Dauer durchaus vorstellbar ist. Und zwar gegen Juden und Israel. Weil der Antisemitismus verbindet, auch wenn es im Moment noch gar nicht so aussieht, als ob da jemals was praktisch Wirksames daraus werden kann. Und es ist auch nur zu hoffen, dass da nichts praktisch wird. Ihr merkt, wir kommen zum Praxisteil so langsam. Es ist auch was dafür zu tun, dass das nicht Wahrheit wird. Aber das Potenzial ist da. Und diese antisemitische Kooperation wird immer, also die nimmt immer mehr Formen an und immer mehr Leute aus den verschiedensten antisemitischen Ecken fangen an zu kooperieren. Wir haben da im Sommer in Stuttgart auch Erlebnis der besonderen Art gehabt. Das ging dann so, die DIG hat in Stuttgart wie an vielen Orten so eine Solidaritätsversammlung für Israel gemacht und haben Rechtspopulisten ins Netz gesetzt, vollkommen wahrheitswidrig, dass die DIG Stuttgart sie, diese PI-News-Fans und so weiter, eingeladen hätte zu ihrer Versammlung. Erstunken und erlogen, aber sie haben sie ins Netz gesetzt und sofort haben Linksreaktionäre, ich spreche zunehmend gerne von Linksreaktionären, früher hat man mal Anti-Imperialisten gesagt, also sofort haben Linksreaktionäre das aufgegriffen und dann behauptet, ja, Vertreterinnen der zionistischen Gruppe Emanzipation und Frieden und der DEG Stuttgart versammelten sich gestern gemeinsam mit einem Pulk von PI-News-Aktivistinnen um ihre Sympathien für das israelische Apartheidsregime und so weiter. Und es war im Netz, es ist im Netz kursiert, das hat auch Verwirrung gebracht, ja, und das hat, da ist das Zusammenspiel der verschiedensten Irrsinnsfraktionen, wird immer deutlicher. Wichtig ist zu verstehen, dass diese Rechtspopulisten im Grunde auch antisemitisch sind. Das ist nicht so einfach, weil sie laufen zum Teil tatsächlich mit Israel-Fahnen rum. Wenn man aber mal ihre Israel-Liebe untersucht, dann ist das, was sie eigentlich antriebt, ist der Hass auf Muslime. Und Israel ist sozusagen das Kanonenfutter im Kampf gegen Muslime, das zu verheizen ist. Diese ganze Story kann man auf unserer Seite Emanzipation und Frieden oder immerundfritz.de nochmal detailliert nachlesen. Ich kann es empfehlen, weil da so einige Mechanismen wie rechte Reaktionäre, linke Reaktionäre zusammenarbeiten, glaube ich, ganz deutlich werden. Und insofern ist es sicher ein Beispiel, leider. Und ich denke, dass vor diesem und anderen Hintergründen das ganz große Gebräu der Barbarei wirklich nicht auszuschließen ist. Und dieses ganz große Gebräu der Barbarei, das wären Dschihadisten, Hooligans, Nazis, Querfrontler jeder Ecke, Verschwörungsdeppen, Rechtspopulisten, Linksreaktionäre, Stalinisten, Putin-Fans, ja, auch ganz viele gibt es, rechts wie links gibt. Ja. Diese ganze Bagage, die passt zusammen, weil die Grundlage ist ihr anti-westlich, anti-modernes, antisemitisches Ressortiment. Und wenn die Hogisa diesen schönen Slogan hatte, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, das könnte auch ein noch breiteres Bündnis werden. Und meine Prognose ist, die hoffentlich nie wahr wird, dass dieses breite Bündnis der Antisemiten unter dieser Losung antreten wird. Gegen Heuschrecken, Israel, USA und Euro für Frieden und direkte Demokratie. Das kann die Losung der großen Barbarei werden, wo sich alle zusammenfinden, die hoffentlich nicht wahr wird. Was Antifa tun und lassen sollte. Also ein paar Vorschläge. Erstens, die linksreaktionäre Ideologie bekämpfen, und ich glaube, die Voraussetzungen dafür sind günstiger geworden, weil wenn Menschen noch einigermaßen den Anspruch haben, irgendwie auf ein intellektuelles Niveau, dann müssen sich jetzt ein paar Fragen einfach stellen, und das sollte man auch offensiver werden. Also zum einen ging es darum, einmal innerhalb derer, die sich links verorten oder gerade unter Jungen, die sich so auf links zubewegen, links attraktiv finden, verstehen, was Faschismus und was Nationalsozialismus ist. Also diese Dimitrov-Definition von 1935, die zum Teil ja bei Linken immer noch im Kopf ist, wonach der Faschismus, der dann überhaupt nicht unterschieden wird vom Nationalsozialismus, kann man Leuten von 1935 noch nachsehen, aber Leuten von 2014 nicht mehr nachsehen. Der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Spuckt ja in vielen Köpfen noch rum. Also die offene terroristische Diktatur für wen denn? Die paar Juden, die paar Behinderten, die paar als solche erwischten Homosexuellen, die paar, die wirklich Widerstand gemacht haben, wie viel Prozent der Bevölkerung waren das? Der übergroßen Masse ging es doch gut. Hier jubelt die Arbeiterklasse ihrem Führer zu. Und das sind dann offenbar Elemente des Finanzkapitals. Also irgendwas stimmt nicht in dieser antiquierten Faschismus-Definition. Man muss jetzt sagen, was ist eigentlich Faschismus? Ich habe vorhin ja ein paar Angebote gemacht. Zweitens, verstehen, was Antisemitismus und Antizionismus ist. Nochmal dieses schöne Beispiel, das Bild macht zum Teil auch wirklich Karriere. Es hat es in die Washington Post geschafft. Wir hatten jetzt diese Woche eine Anfrage vom schwedischen Fernsehen, ob sie das Bild verwenden dürfen, weil das ist einfach halt wunderschön, ja, weil dieses Glaubensbekenntnis linker Antisemiten, dass Antizionismus ganz anderes sei, dann nun ausgerechnet neben diesem Foto rumgetragen wird. Und das ist natürlich genau das. Diese Plakate hingen in der ersten Hälfte der 40er Jahre mit Sicherheit auch in Kassel, sie hingen in allen deutschen Städten an den Litfaßsäulen. Also der ist schuld am Krieg. In ihrer Umdrehung der Realität unterstellt der Antisemit dem Juden das, was ihm droht. Verstehen, was regressiver Antikapitalismus ist, auch ganz wichtig in der Bekämpfung der linksreaktionären Ideologie. Also diese Vorstellung von gierigen Heuschrecken, die an allem schuld sind, hier ein Bild aus einer Verdi-Broschüre, die den Anspruch hat, Finanzkapitalismus zu erklären. Kann es nicht mehr unterscheiden, sind das jetzt Menschen, sind es Heuschrecken, jedenfalls sie sind gierig und sie sind an unserem Elend schuld. Und kein Wunder, dass der Islamische Staat jetzt auch neue Währungen einführen will. Ja, ist die neueste Meldung in den letzten Tagen, ist doch klar. Und warum will er eine neue Währung einführen? Um der Gewaltherrschaft des Finanzsystems zu entfliehen, das auf dem satanischen Wucher basiert. Da können sich viele Zinskritiker, Geldkritiker und auch Linke, die Vorstellung haben, dass es halt Gewaltherrschaft des Finanzsystems gibt, doch irgendwie wiederfinden. Ja, also regressiver Antikapitalismus, das muss man verstehen, was das ist. Also wenn schon Krise, dann wenigstens keine falsche und gefährliche Krisenanalyse. Man muss personalisierender Pseudokritik entgegentreten, die einzigen die systemischen Ursachen der Krise befördern. Und dann verstehen, was Anti-Imperialismus und Anti-Amerikanismus ist. Und das wird auch immer offensichtlicher, wie flach das eigentlich wird. Jetzt erzählen Sie also, dass der Mossad und die CIA den Islamischen Staat gegründet hätten. Und das erzählt der Khamenei in Teheran. Das steht in der Jungen Welt. Das sagt der Fidel Castro. Vergleicht dann nebenbei auch nochmal so die NATO mit der SS. Selbst wenn Verschwörungsleute beim Islamischen Staat doch mal wenigstens ihre Lieblingsfrage cui bono stellen würden, dann käme doch raus, dass das dem Assad am meisten nutzt. Seitdem dieser Islamische Staat da ist, ist der Assad weitgehend aus dem Feuer. Schön, dass die Amis wenigstens ein bisschen was jetzt machen, und die Kurden haben ja auch sehr darum gebeten und wollen noch mehr, aber es hat natürlich die ihre Wechselwirkung, dass je mehr die USA den IS bekämpfen, umso mehr freie Hand der Assad wiederkriegt. Also wenn ich cui bono frage, muss ich doch, dann müsste ich vielleicht drauf kommen, wenn ich so denke, dass vielleicht der Assad und seine Hintermänner in Moskau und Teheran den IS gegründet hätten. Finde ich auch idiotisch, aber legt doch irgendwie nahe. Aber Deswegen, es ist einfach so, man muss sagen, Antiimperialismus macht doof, ja, es ist einfach so, ja, und das muss man auch so offensiv vertreten, weil es ist mittlerweile auch der geringste intellektuelle Anspruch geht irgendwie flöten und da muss man in die Kerbe hauen und muss mit Leuten diskutieren, die irgendwie links sein wollen und die Welt verstehen. Ist das links? Kann das dein Weltbild sein? Und um diese Aussage, dass Antiimperialismus doof ist, auch voll zu quotieren, dann noch dieses Bild, ja, also hier, das ist ja nun nicht irgendwer, sondern es ist die verteidigungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Christine Buchholz, mit diesem unsäglichen Plakat Solidarität mit dem Widerstand in Kobane, US-Bombardement stoppen. Also damit hat sich ja so lächerlich gemacht und es zeigt auch, auf welchem Niveau das mittlerweile angekommen ist. Also Antiimperialismus macht doof. Es müsste eigentlich solche Aufkleber geben. Verstehen, was Islamismus und Dschihadismus ist, ganz wichtig. Die weitaus meisten Opfer dieses Dschihadismus sind Musliminnen. Und zwar vor allem auch Musliminnen. Und das gilt es zu verstehen. Jede Verharmlosung des Dschihadismus und Islamismus schadet doch den Musliminnen am allermeisten. Und deswegen ist es rassistisch und sexistisch, wenn man den Islamismus und den Dschihadismus kleinredet, so wie antiimperialistische Linke das immer noch tun. Das ist rassistisch und sexistisch und das muss man ihnen auch um die Ohren hauen, dass sie sich rassistisch und sexistisch verhalten. Und man muss ihnen sagen, liebe Anti-Ims oder liebe Linksreaktionäre, schaut euch doch mal die Nazis und die Dschihadisten an. Was sind die eigentlich? Das sind Antizionisten, beide. Das sind Anti-Amerikaner. Das sind Anti-Imperialisten, sind regressive Antikapitalisten. Ja, liebe Linksreaktionäre, man kann sie halt umso besser bekämpfen, je weniger Gemeinsamkeiten man mit denen hat. Ja? Und darüber solltet ihr halt mal nachdenken. Und das muss man ihnen um die Ohren hauen. Zweitens, Islamismus und Dschihadismus vor Ort entgegentreten. Klar, alte Weisheit der Antifa stimmt nach wie vor, auch in diesem Fall. Der Staat wird es nicht richten. Man muss schon selber was tun. Absolut, ganz wichtig. Grundgedanke von Antifa, ganz wichtig. Hooligans gegen Salafisten, jetzt weiter gegen rechts wie bisher? Ich würde sagen, nein, jetzt nicht einfach weiter gegen rechts wie bisher. Antifa ist mehr als gegen Nazis, der Mob hat viele Gesichter. Kein Kompromiss mit der Barbarei, finde ich eine sehr schöne Losung, die sich verbreiten sollte. Kein Kompromiss mit der Barbarei. Also die Gewalt auf den Straßen nimmt zu, sie wird massiv zunehmen. Ich denke, kluge Antifa orientiert nicht auf Straßenschlachten, die sowieso nur zu verlieren sind, sondern auf Kritik, Aufklärung und politisches Bündnis. Und zu wie weiter mit der Antifa gehört auch das Eingeständnis, dass Antifa natürlich in großen Teilen weiß, deutsch, männlich und Mittelschicht ist. Also wo gibt's Antifas, die Türkisch sprechen? Oder wo gibt's, oder Kurdisch oder Arabisch? Wo gibt's die Connections dahin? Ne? Und ist natürlich auch männerdominiert und gerade wenn man gegen Islamismus, was man, dann ist die Frage gegen den Männlichkeitskult natürlich nochmal, sie ist sowieso wichtig. Aber auch jetzt gerade, wenn es um Dschihadismus geht, ist es natürlich nochmal wichtig, diesem antifeministischen Backlash entgegenzutreten und gegen den Männlichkeitskult auch aufzutreten. Das muss auch Charaktermerkmal von Antifa werden. Also muss kompromisslos gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Faschismus auftreten, auch gegen den von Muslimen, ganz klar. Und dann gilt es natürlich, wie klassisch Antifa, ich glaube, ganz wichtig, Druck aufzubauen auf Regierungen, Behörden, auf die Öffentlichkeit, keine Toleranz gegen Islamismus, Protestaktionen machen vor islamistischen Einrichtungen, sei es jetzt nicht staatliche wie Milli Görüş und, oder auch staatliche Vertretungen, Türkei, Iran und so weiter. Man muss einen Kampf organisieren um Verbot und Auflösung dschihadistischer Organisationen. Da muss man auch Bündnispartner suchen, muss man Kampagnen drum machen. In Jena haben welche ganz gut versucht, so einen Aufkleber zu machen, gegen jeden Antisemitismus, ob rot, ob grün, ob braun, grün in dem Fall, natürlich Islamisten gemeint, sind so Versuche, die ich ganz nett interessant finde, die man auch weiter treiben sollte. Und ganz besonders an Herz möchte ich euch die Antifa SAR legen. Von denen kann man einiges lernen, antifa.org, die machen Kundgebungen mit Kurden zusammen. Und die haben ein schönes Logo entwickelt, eine schöne Parole auch. No Jihad, Stopp Boko Haram, Al-Qaida, Hamas, ISIS. Kein Kompromiss mit der Barbarei, Islamismus bekämpfen. Antifa, Saar, finde ich absolut gut, finde ich absolut nachahmenswert, in die Richtung weiterzumachen. Da gibt es dann auch T-Shirts bei denen, da gehen immer ein paar, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und ein paar Euro gehen dann immer nach Rojava und so weiter. Also da kann man viel machen, ja, und das passt Antifa. Die machen natürlich eine Arbeit noch gegen Nazis, klar, aber die verbinden das, die machen auch das. Und das finde ich einfach toll. Alle politischen Akteure haben Probleme mit Nachwuchs, außer Nazis und Dschihadisten. Da strömen Junge hin. Und das muss natürlich eine Herausforderung sein. Ich kann da nur Vorschläge machen und die sind auch holprig. Und ich weiß, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, weil die Jüngeren kommen da auf viel bessere Ideen. Und ich denke, es muss so eine Art Gegenkultur auch entstehen. Also es müssen so Aufkleberparolen, Videos geben. Und man sollte immer Dschihadisten und Nazis zusammen nennen. Man sollte sie immer in den Zusammenhang bringen. Also zum Beispiel, es gibt ja so Kurzvideos, sind ja beliebt. Also wenn es mal so ein 2 Minuten Video gebe auf YouTube, ja, in dem Dschihadisten und Nazis einfach lächerlich gemacht werden. Oder sowas wie eine Parole, bist du noch Nazis oder bist du schon im Dschihad? Nazis, Dschihadisten verstehen sich gut, sind das gleiche Pack, was weiß ich, kann man sich überlegen. Oder Nazis und Dschihadisten sind Blödmänner, sie hassen Frauen, Juden, Homosexuelle, Kurden, Intellektuelle, Israel. So eine Kultur müsste es jetzt auch geben. Aufkleber und. Und natürlich überall, wo Opfer des Dschihadismus, hier Jesiden oder so, auch dabei sein, Hilfe anbieten, miteinander was machen. Das Verständnis dafür wecken, dass Israel im Grunde den gleichen Kampf führt, den Jesiden, Kurden, Syrer, viele Iraner und so weiter führen, nämlich gegen den Dschihadismus. Ja? Da gibt es eine Interessenübereinstimmung, und zwar zunehmend. Ja? Netanyahu ist übrigens der einzige Regierungschef weltweit, der sich öffentlich für einen Kurdenstaat ausgesprochen hat. Man muss diese Solidarität mit Kurden und mit Israel zusammenführen. Es gab ja im Sommer in Frankfurt auch eine ganz tolle Demonstration, wo ganz viele Israel- und Kurdistan-Fahnen waren. Also Free Gaza from Hamas, Free Kurdistan. Genau darum geht es auch, das zusammenzuführen, weil beide haben den gleichen Gegner, den Dschihadismus. Drittens, zusammen mit Musliminnen gegen Diskriminierung Nazis, Islamisten und Dschihadisten. Ganz wichtig, zusammen mit Musliminnen. Dazu gehört diesem antimuslimischen Ressentiment entgegentreten. Ich habe schon was dazu gesagt. Es ist der neueste Ausländerbericht, so heißt dieses Ding der Bundesregierung, ja, der ganz klar belegt, wie Einwanderer, also wenn einer Yilmaz heißt, ist er halt sehr, sind seine Chancen immer noch sehr, sehr eingeschränkt. Oder die Mehrheit der Deutschen findet, dass die Muslime eine Belastung sind, die bringen, kosten uns wesentlich mehr, als sie gebracht haben und so weiter und so weiter. Dem muss man entgegentreten und zwar glaubwürdig entgegentreten und zwar zusammen mit Muslimen. Lale Akgün, Sozialdemokratin, die in den deutsch-türkischen Nachrichten Stellung bezieht gegen die konservativen Islamverbände. Erdogan, ihr Mitmuslim, würde ihr das wahrscheinlich sagen. Schamlose Frau, erkennen Sie Ihren Platz, ja, hat er ja tatsächlich auf einer Pressekonferenz gesagt. Was ein Unterschied, ja, was ein Unterschied zwischen den und den Muslimen. Oder Shayran Atesh, eine unglaublich mutige Frau, die als Rechtsanwältin, die schon auch nicht nur Morddrohungen, sondern auch schon Mordanschläge aus, die als Rechtsanwältin sich für von Ehrenmorden bedrohte, Zwangsverheiratet und so weiter einsetzt. Der Islam braucht eine sexuelle Revolution, unbedingt lesenswertes Buch. Ich möchte alle aufgeklärten Muslime und Musliminnen aufrufen, sich der Verantwortung nicht zu entziehen, sich einzumischen in die Reformbewegungen im Islam, die notwendig sind, um der Diskriminierung von Frauen, der Gewalt, dem Terror und so weiter Einhalt zu gebieten. Die orthodoxen, fundamentalistischen und gewaltfreien Muslime sind organisiert. Wir Reformer sind es noch nicht. Höchste Zeit also, dass wir uns zusammenschließen. Mit solchen Leuten muss man, auf solche Leute muss man zugehen, zusammenarbeiten. Schneb El Masra, deutsch-marokkanische Autorin, regt sich auf mit Recht über die Opferrolle der Muslime in Deutschland. Ahmad Mansour, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, der palästinensische Israeli, der als Palästinenser aus Israel ausgewandert ist, aus Angst vor palästinensischen Terroranschlägen und jetzt in Berlin eine hervorragende Arbeit macht unter migrantischen Jugendlichen gegen Antisemitismus und Ehrenmorde. Wir brauchen einen neuen Diskurs, also wir Muslime, jenseits von Opferrolle und Diskriminierungsfurcht. Muslimische Selbsterkenntnis, Selbstkritik sind gefragt. Das kann, das muss gelingen. Wir haben ebenso die Begabung zum Denken und Fühlen wie alle anderen Menschen auf der Welt. Zu verlieren haben wir gar nichts, außer Furcht zu gewinnen, gilt es die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. auf solche Leute muss man zugehen. Und auf die Iraner, im Moment ist Ruhe im Iran und außerhalb, aber es gibt sehr viele Iraner, die auch, wenn es irgendwie wieder losgeht, auch wieder auf der Straße sein werden, auf die muss man zugehen. Eine ganz kleine Sache ist, diese Seite zu liken, aber das ist wirklich nur eine ganz kleine, ich finde unheimlich mutig, diese Frauen, die nämlich im Iran, Frauen, die ihren Schleier abziehen und sich fotografieren lassen und dann auf Facebook gehen. My Stealthy Freedom. Und man kommt, wenn man will, man kommt auch mit vielen oppositionellen Iranern in Kontakt. Ich fand es ganz toll, dass ich mal eine Seite Antifa Teheran genannt hatte. Ich glaube, die ist nicht mehr aktuell, aber so in die Richtung muss man es machen. Um zum Schluss zu kommen, das könnten solche Losungen sein, unter denen so eine Antifa auf der Höhe der Zeit, ich habe ja mal versucht mit dem Wort zu spielen, Antibar draus gemacht, so eine Antibar oder Antifa auf der Höhe der Zeit irgendwie antreten könnte. Also kein Kompromiss mit der Barbarei, finde ich im Moment jedenfalls den absolut beste Oberbegriff, den man so nehmen kann. Gegen Nazis, Muslim, Hasser und Islamisten, da hätte man auch ganz klar eine Zielrichtung drin, würde sich von den Richtigen abgrenzen und mit den Richtigen zusammengehen. Kein Mensch ist illegal, Solidarität mit Flüchtenden und Migrantinnen. Gegen Rassismus, Sexismus, Islamismus, Antisemitismus und Antizionismus. Stopp Nazis und Dschihadisten, Solidarität mit Rojava und Israel. Global denken, lokal handeln, kein Fußbad den Dschihadisten nirgendwo. Jetzt danke ich, dass ihr so lange mit mir ausgehalten habt. Vielen Dank.